Deutschlandfunk, Medias Res. Und wir haben mal wieder eine kleine Facebook-Geschichte für Sie heute. Das soziale Netzwerk setzt ja auf mehr Transparenz und hat jetzt die sogenannten Dark Posts abgeschafft. Das sind maßgeschneiderte Werbebotschaften, die exklusiv an ausgewählte Nutzergruppen ausgespielt werden. Die breite Öffentlichkeit bekommt davon gar nichts mit. Und auf diese Art und Weise soll Donald Trump ja auch zur Präsidentschaft kommen. Gewonnen haben. Facebook will das nun alles etwas offener gestalten, passend zu den US-amerikanischen Kongresswahlen im Herbst. Wie? Das hören wir jetzt von Matthias Finger. Lästige Werbeanzeigen gibt's bei Facebook wie Sand am Meer. You're a creator and you're a creator and we're all creators. Für besonders günstige Gleitsichtbrillen, nur weil ich irgendwann mal irgendwo kurz nach Brillen gesucht habe, bis zur ganz bestimmt weltweit allerbesten Federkernmatratze. Und gerne knallen einem auch sehr laute Anzeigen entgegen, wie die vom Stern. Sexskandal und Saufgelage. So schlimm ist Bachelor in Paradise in den USA. Pitbull beißt Frau in U-Bahn. Fährt der Stern also gerade eine besonders brutale Guten-Morgen-Kampagne? Das lässt sich leicht überprüfen. Direkt auf der Facebook-Seite vom Stern. Unter dem neu geschaffenen Menüfeld Seiteninfo und Werbung. Links ganz unten Facebooks Transparenzoffensive sei Dank. Und siehe da, 50 aktive Werbeanzeigen fährt das Blatt gerade auf Facebook. Zum Teil weniger brachial. Solche Einsichten in das Verhalten von Werbetreibenden sind Nebeneffekte. Denn eigentlich reagiert Facebook mit der Transparenzkampagne auf massive Kritik daran, dass auf Facebook politische Inhalte ohne jede Kontrolle und komplett intransparent verbreitet werden können. Facebook zeigt dir alle aktiven Werbeanzeigen, die diese Seite aktuell geschaltet hat. Ziel ist es, mehr Transparenz bei Werbung zu schaffen, schreibt das Unternehmen. Hintergrund ist, dass ganz bestimmte US-Bürger während des Präsidentschaftswahlkampfs vor 2 Jahren Werbung für Donald Trump angezeigt bekamen. Werbung, die allem Anschein nach von Russland aus geschaltet wurde. Für alle einsehbar waren diese Anzeigen nicht. Facebook als Blackbox. Das soll sich ändern. Wer politische Werbung postet, wird registriert. Außerdem müssen alle Werbetreibenden alle Anzeigen frei zugänglich machen. Außerhalb des Politikbetriebes schürt das Ängste, erklärt Facebook-Werbeexperte Lars Budde. Es gibt durchaus Märkte, in denen der Kampf um die Kunden so drastisch ist, dass die Offenlegung der Anzeigen einen unmittelbaren Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens haben kann. Ich vermute, gerade jetzt in den ersten 7 bis 14 Tagen werden vor allem Werbetreibende sich anschauen, was andere Werbetreibende auf der Plattform schalten. Bald würden Tools die Veränderungen erfolgreicher Anzeigen analysieren und Hinweise für andere Kampagnen liefern, glaubt Lars Budde. Eine mögliche Reaktion der Betroffenen sieht so aus. Ich flute quasi dieses Anzeigenarchiv mit Werbeanzeigen, die mit sehr, sehr wenig Budget oder vielleicht auch mit ganz wenig nur Impressionen ausgeliefert werden. Erstelle ich irgendwelche Anzeigen, um meinen Wettbewerb, ich sag mal, hinters Licht zu führen, der eben nicht erkennen kann, welche Werbeanzeigen bei mir die erfolgreichen sind. Sagt Social Media Werbeexperte Florian Litterst. Das Nachrichtenportal Business Insider beispielsweise hat 2300 aktive Anzeigen. Und der Deutschlandfunk schaltet gar keine Werbung auf Facebook. Der Spiegel und Bild bewerben hauptsächlich eigene Abo-Formate. Eine sinnvolle Sache, findet Lars Budde, weil durch die Anzeigen Geld reinkommen kann. Ein Unternehmen wie Axel Springer mit einem Modell wie Bild Plus kann auch Werbeanzeigen für dieses Bild Plus Modell schalten, wohingegen eine reichweitenstarke Publikation wie Focus Online sich darauf konzentrieren muss, einfach nur sehr günstig Besucher auf die eigene Seite zu lotsen und idealerweise dann den Nutzer über viele Seitenaufrufe hinweg auf der eigenen Seite halten. Fraglich, ob die Erlöse auf der eigenen Webseite höher sind als die Kosten für die Anzeigen auf Facebook, mit denen die Kunden geangelt werden, meint Budde. Für maximale Klickzahlen wird meist nicht mit tiefschürfenden Geschichten geworben, sondern mit reißerischen Überschriften. Die peinlichsten Höschenblitzer. Robbie Williams. Hat er Autismus oder das Asperger-Syndrom? Darum starrt dein Hund dich an, während er ein Häufchen macht. Solche Klickköder werden uns wohl nicht erspart bleiben, trotz Transparenzoffensive. Wir kriegen nur mit, wer sie streut. In diesem Fall war es die Brigitte. Einsehbar auf der Facebook-Seite der Zeitschrift unter dem Menüpunkt Seiteninfo und Werbung. Na, schauen Sie sich's mal an.